Ustad Sultan Khan wurde von seinem Vater Gulab Khan ausgebildet. Im Alter von 11 Jahren präsentierte er sich bei der All India Conference erstmalig auf der öffentlichen Bühne. Man schrieb das Jahr 1951. Der Familienclan um Sultan Khan spielt die Sarangi aktuell in 10. Generation. Sabir Khan ist der Sohn von Sultan Khan und tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Seit Anfang der 90er Jahre spielt Sabir Khan auf der Bühne. Lange Zeit begleitete er seinen Vater im Duett. Sabir wurde von seinem Vater und von seinem Onkel Ustad Nasir Khan ausgebildet. Auch sein Cousin wurde Sarangi-Spieler. Dilshad Khan stellte sich in Europa im Juni 2007 dem Publikum vor, beim ersten indischen Festival in Grenoble. Und da wäre noch Sultan Khans Neffe Imran Khan. Imran ist Sitar-Spieler geworden, dem Wunsche seines Vaters folgend. Er wurde aber von Sultan Khan ausgebildet und war auch derjenige, der in letzter Stunde an der Seite von Sultan Khan bis zu seinem Ableben verweilte, wie mir Imran in einem Vorgespräch zu dieser Sendung berichtete. Das Besondere von Ustad Sultan Khans Spiel auf der Sarangi ist die Imitation des Gesangs der indisch-klassischen Musik. Sultan Khan wurde maßgeblich von dem Stil der Gesangsvirtuosen Ustad Amir Khan, Fayaz Khan und Bade Ghulam Ali Khan beeinflusst. Die besondere Spielweise, instrumental den Gesang zu interpretieren, nennt man Gayaki Ang, quasi ein Singen mittels Instrument. Verschiedene Musiker beherrschen diese Technik. Ustad Imdad Khan auf der Surbahar war einer der ersten, der diese Technik auf einem Saiteninstrument einführte. Imdad Khan lebte von 1848 bis 1920. Diese Vokaltechnik vermittelt uns ein Duettspiel mit Ustad Sultan Khan auf der Sarangi zusammen mit Reis Khan auf der Sitar. Reis Khan wurde ein Jahr vor Sultan Khan geboren, im Jahre 1939. Er ist ein Vertreter der Mewati Gharana. Diese Musikschule ordnet man der Region um Mewar im Bundesstaat Rajasthan zu. Auch Reis Khan spielt den Gayaki Ang, den Vokalstil auf seinem Instrument. Die folgende Aufnahme vermittelt uns sehr gut die Überlegenheit der Sarangi als Streichinstrument mit ihren fließenden Übergängen von Note zu Note. Die Raga-Form ist Bilaskani Todi, ein Raga der nordindischen Klassik. Bilaskani Todi ist eine Mischform aus den beiden Morgenragas Asavari und Todi. Die Raga-Interpretation mit Sultan Khan und Reis Khan entstammt der CD Together, Chakalbandi, Sarangi and Sitar von dem Label Audio Records. Auf der Tabla begleitet Sabir Khan. Thank you. Ende von Teil 1 unserer Sendung Raga-CDs des Monats, das Erbe von Sultan Khan, die Zukunft der Sarangi. Nach einer kurzen Pause geht's weiter mit Teil 2.